Wie ich sehe, arbeitet ihr schon fleißig. Das sollte in diesem Jahr einen guten Honig geben. Wenn ihr erlaubt, sehe ich jetzt nach, wie voll die Waben sind. Keine Sorge, ich tue euch nichts. Irgendwie seid ihr heute ziemlich aufgeregt. Das sieht sehr gut aus. Das Gold meiner Wiesen. Bald ist Erntezeit. Nanu? Wer kommt denn da? Ich erwarte niemanden. Ach, jetzt muss ich diese Autotür schon wieder ölen. Bitte entschuldigen Sie, Sir. Ist das noch immer die Farm von Mr. Sherlock Holmes? Watson? Sind Sie das? Ja, Dr. John H. Watson. Ich bin auf der Suche nach Mr. Holmes. Ich hoffte, ihn hier anzutreffen. Da haben Sie Glück. Denn ich bin es selbst. Holmes! Ich habe Sie unter dieser Imkerhaube gar nicht erkannt. Seien Sie gegrüßt, alter Freund. Ach, und Sie erst. Die Jahre haben es gut mit Ihnen gemeint. Meine Augen lassen allmählich nach, sonst hätte ich bestimmt gleich gewusst, dass Sie es sind. Aber kommen Sie doch in mein Haus, Watson. Ich brühe uns einen guten Tee auf. Sehr gern. Ich muss Sie allerdings warnen. Ich bin hier, weil ich einen kleinen Überfall auf Sie verüben muss. Ihre Jackentasche ist ausgebeult. Ich tippe auf einen Notizblock. Zudem erkenne ich einen verblichenen Tintenfleck am Mittelfinger Ihrer rechten Hand. Daher bin ich mir sicher, dass es sich um einen Artikel handeln wird. Ah, ich merke, Sie sind scharfsinnig wie früher, Holmes. Ich versuche, meinen Verstand auf Trab zu halten, statt mit Kriminalfällen seit einigen Jahren aber mit der Bienenzucht. Ich weiß, Sie haben sogar ein Buch darüber geschrieben. Mit Besorgnis merke ich aber, dass Sie zum Gehen einen Stopp brauchen. Was ist passiert? Afghanistan ist passiert. Wie Sie wissen, bekam ich in der Schlacht von Maiwand einiges ab. Schulter, Bein, aha, suchen Sie sich was aus. Das ist fast 50 Jahre, Herr Watson. Oh, erzählen Sie das meinem alten Körper. Er erinnert sich nach so langer Zeit auf einmal wieder daran. Ja, es fühlt sich an, als käme ich gerade aus dem Lazarett. Das tut mir leid. Ach, ich habe mich damit abgefunden. Ich werde eben alt. Treten Sie ein, Watson. Aber Vorsicht, es ist ein wenig unordentlich. Herr im Himmel, das sehe ich. Nehmen Sie schon mal Platz. Aber wo? Werfen Sie die Papiere und Zeitungen auf dem Sofa einfach irgendwo hin. Ich lege kurz die Imkersachen ab und setze in der Küche Wasser auf. Na, Sie haben gut reden. Um zum Sofa zu kommen, muss ich mir erst mal einen Weg bahnen. Oh Himmel, was liegt hier denn alles? Was war das? Ich glaube, ich habe gerade irgendetwas zertreten. Das war sicher nichts Wichtiges, sonst hätte es nicht auf dem Boden gelegen. Wo soll ich die Sachen vom Sofa hinlegen, Holmes? Egal. Haben Sie von den Machenschaften dieses Alphonse Capone in Chicago gehört? Es ist brutal, aber eine faszinierende Persönlichkeit. Wer? Al Capone, Alkoholschmuggel und sowas. In den amerikanischen Gazetten steht eine ganze Menge über ihn. Ich habe keine davon abonniert. Sollten Sie tun. Im vergangenen Mai schrieben die auch sehr viel über diesen jungen Piloten, der ganz allein von New York nach Paris geflogen ist. Ich glaube, Lindbergh heißt er. Von dem habe ich gehört. Über den lief auch was in der Wochenschau. Verrückter junger Kerl. Wo soll ich das Zeug nur hinräumen? Am besten nicht. Ja, unter den. So, sieht schon besser auf dem Sofa aus. Wie geht es Ihrer Frau? Danke. Bestens, danke der Nachfrage. Sie will nur ständig, dass ich spazieren gehe. Und sie hat recht damit. Bewegung hält jung, Watson. Aber ich bin nicht mehr jung. Als ich noch jung war, hatte Graham Bell gerade das Telefon erfunden. Sie sollten es trotzdem tun. Es tut nicht gut, Sie mit einem Stock humpeln zu sehen. Ja. Welchen Artikel möchten Sie denn nun über mich schreiben? Es ist eigentlich etwas wesentlich Größeres. Verschiedene Zeitungen sind an mich herangetreten. Sie möchten, dass ich nochmal Ihre und unsere gemeinsamen Fälle aufrolle. Für groß angelegte Fortsetzungsartikel. Was, nochmal? Das wurde vor Jahren doch alles schon erzählt. Ich dachte, die Menschen hätten uns längst vergessen. Sie sind eben eine kriminalistische Legende, Holmes. Das Wasser kocht. Ich bin gleich bei Ihnen, Watson. Sie werden das Aroma des Tees mögen. Eine wichtige Zutat stammt von meinen eigenen Bienen. Schieben Sie bitte die Bücher auf den Tisch zur Seite. Moment. Verzeihung. Die Patronen habe ich nicht gesehen. Und ich habe die Dinger schon gesucht. Wie kann ein Mensch wie Sie, der ein Hirn wie eine Bibliothek hat, eigentlich so wenig Sinn für Ordnung haben? Wenn Mrs. Hudson das sehen würde. Ich konzentriere meinen Geist auf die wesentlichen Dinge. Der Tee muss nur noch etwas ziehen. Was soll diese neuen Zeitungsartikel denn von denen unterscheiden, die schon über unsere Fälle erschienen sind? Über manche Begebenheiten wissen wir heute viel mehr als damals. Da haben Sie wohl recht. Wenn wir damals das gewusst hätten, was wir heute wissen, hätten wir Professor Moriarty schon viel früher stoppen können. Schon viel früher. Ohne dass wir es ahnten, hatten wir schon bei Fällen mit ihm zu tun, die wir gar nicht mit ihm in Verbindung brachten, und seine verbrecherischen Machenschaften überdauerten sogar seinen Tod. Damit sind wir schon mitten im Thema. Nach den furchtbaren Vorfällen an den Reichenbach-Fällen waren Sie 3 Jahre lang verschwunden. Ich war bei Expeditionen im Ausland und beschäftigte mich mit wissenschaftlichen Studien. So wissenschaftlich, dass Sie bisher fast nichts darüber erzählt haben. Zugegeben, manche dieser Studien waren weniger wissenschaftlich und betrafen die nationale Sicherheit. Geben Sie sich einen Ruck, Holmes. Diese Geschehnisse liegen über 30 Jahre zurück. Ein andermal, Watson. Wenn ich von diesen Dingen erzählen soll, müssen auch Sie noch ein paar Geheimnisse preisgeben. Ich habe doch keine Geheimnisse. Was haben Sie in den Monaten, bevor wir uns trafen, in Afghanistan erlebt? Da gibt's nicht viel zu erzählen. Ich hatte im Jahr 1878 das Doktorexamen an der Londoner Universität bestanden. In Netley wurde ich zum Militärarzt ausgebildet und dann kam ich mit dem 5. Füsilierregiment Northumberland nach Kandahar. So viel weiß ich schon, aber viel mehr haben Sie nie erzählt. Ja, ich habe versucht, es zu vergessen. Aber die Bilder aus Afghanistan werden mich wohl bis an mein Lebensende verfolgen. Dann ist jetzt eine gute Gelegenheit, endlich mal davon zu berichten. Ich selbst werde mit einem Fall beginnen, der genauso lange zurückliegt. Ich arbeitete erst seit kurzem als beratender Detektiv, wohnte in einer viel zu kleinen Behausung in der Montague Street und bekam eines Tages Besuch von einem früheren Studienkollegen. Musik. Versuch 10 ist gescheitert. Es zeigt sich bei der Blutprobe nach wie vor nicht der gewünschte Farbniederschlag. Bei Versuch 11 füge ich Hitze hinzu und erhöhe die Konzentration der Lösung. Die Fiole ist geöffnet. Ich entnehme einen weiteren Spatel der Chemikalie. Ich nehme die gefüllte Spitze des Spatels und gebe das Pulver in die erhitzte Lösung. Das Pulver reagiert. Ein gutes... Fürs Protokoll. Auch Versuch 11 ist gescheitert. Ich bitte noch um eine Minute Geduld, bis der Versuch protokolliert ist. Projekt Nachweis von Blutresten. Versuch 11. Ich füge Hitze hin. Nanu? Oh, das ist unerwartet. Das ist nicht gut. Heiß! Jetzt verdampft das auch noch. Brauchen Sie Hilfe? Ich hörte eine Explosion. Keine Sorge, der Bunsenbrenner wurde gerade gelöscht. Ich stelle das Gas... Verdammt, immer noch heiß. Ich stelle das Gas jetzt ab. Lassen Sie die Tür bitte auf, bis der Dampf abgezogen ist, Mr. Musgrave. Sie wissen, wer ich bin, Holmes? Auf der Universität wurden wir nur flüchtig bekannt. Ich vergesse nie ein Gesicht und eine Gestalt. Schmaler Nasenrücken, große Augen, schlanke Gestalt und höfische Manieren. Reginald Musgrave, Abkömmling einer der ältesten Familien des Königreichs. Verblüffend. Was wissen Sie noch über mich? Sie stammen aus der jüngeren Linie Ihrer Familie, die sich im 16. Jahrhundert von den im Norden ansässigen Musgraves getrennt und im westlichen Sussex niedergelassen hat. Ihr Schloss in Hearthstone ist vielleicht das älteste noch bewohnte Gebäude der ganzen Grafschaft. Ihr Vater ist vor 2 Jahren gestorben. Seitdem müssen Sie das Gut in Hearthstone verwalten. Zugleich sind Sie Abgeordnete des Bezirks. Sie sind gut informiert. Ich lese nur Zeitung. Ihre reiche und einflussreiche Familie kann sich einer gewissen Aufmerksamkeit durch die Reporter nicht entziehen. Was führt Sie zu mir? Kann ich vielleicht zuerst... Aber selbstverständlich. Gespräche mit meinen Klienten behandle ich stets diskret. Treten Sie ein und nehmen Sie Platz. Bitte entschuldigen Sie die leichte Unordnung. Ich gehe gerade wichtigen Studien nach. Ah, ja. Was genau haben Sie da eigentlich gerade gemacht? Und mit wem haben Sie geredet? Ich hörte von außen Ihre Stimme. Was Sie gehört haben, war für das Protokoll. Ich kann mir den Text leichter merken, wenn ich ihn laut spreche. Danach schreibe ich den Verlauf des Experiments nieder. Und was für ein Experiment war das? Ich werde ein Mittel für die Gerichtschemie entwickeln, um Blutflecken nachzuweisen. Leider hatte ich bisher noch keinen Erfolg. Gehen Sie mit Ihren Experimenten doch ins Labor des Hospitals. Dieser Raum könnte vielleicht Feuer fangen. Das wäre in der Tat unerfreulich. Aber bitte, setzen Sie sich doch, Mr. Musgrave. Der Stuhl ist auch schon frei. Danke. Ist es wahr, was man sagt, Holmes? Dass Sie Ihr Talent, mit dem Sie uns auf der Universität so oft erstaunt haben, nunmehr zu praktischen Zwecken nutzen? Jawohl. Ich arbeite als beratender Detektiv. Ich will mir damit meinen Lebensunterhalt erwerben. Das freut mich außerordentlich. Ihr Rat wäre mir jetzt von ungeheurem Wert. Und Sie haben das außerordentliche Glück, dass ich gerade nicht so viel zu tun habe. Fehlt es an Aufträgen? Trotz meines Rufs, den ich mir zwischenzeitlich erworben habe, geben sich viele mit der Arbeit gewöhnlicher Privatdetektive zufrieden. Das wird sich aber ändern. Ich baue mir ein Netz aus Augen und Ohren in London auf, das einzigartig sein dürfte. Und meine analytischen Methoden werden Erfolg haben. Dann werden Sie mir garantiert helfen können. Worum handelt es sich? Ich habe einen Verdacht gegen meinen langjährigen Diener Brunton. Er war ein arbeitsloser Lehrer, als mein Vater ihn auf Schloss Hearthstone anstellte. Er ist musikalisch, spricht mehrere Sprachen. Aber er hat eine Kehrseite. Er ist eine Art von Don Juan. Solange er verheiratet war, ging alles gut. Aber seit er Witwer ist, kommen wir aus der Not mit ihm nicht heraus. Vor einigen Monaten schmeichelten wir uns mit der Hoffnung, er werde nun Frieden halten. Denn er verlobte sich mit dem zweiten Hausmädchen, Rachel Howells. Inzwischen hat er ihr aber den Laufpass gegeben und sich Janet Tregellis zugewandt, der Tochter des obersten Wildhüters. Rachel ist Waliserin von Geburt. Ein treffliches Mädchen, aber von sehr leidenschaftlichem Gemüt. Sie verfiel in ein Nervenfieber und geht nur noch wie ein Schatten ihrer selbst im Haus umher. Ich sehe bisher keinen Grund, warum ein Detektiv bei Ihnen tätig werden sollte. Das Verhalten von Mr. Brunton ist schändlich, aber es liegt keinerlei Verbrechen vor. Mein Vorschlag. Entlassen Sie Mr. Brunton. Durch seine große Umsicht und Tatkraft machte er sich in der Haushaltung vollständig unentbehrlich. Er steht seit 20 Jahren in unserem Dienst. Und als Hausdiener von Hurlstone macht er auf meine Gäste stets einen unvergesslichen Eindruck. Und wofür möchten Sie mich hinzuziehen? Er legt seit geraumer Zeit ein eigenartiges Interesse für unsere Familiengeschichte und für den Aufbau der alten Bereiche von Schloss Hurlstone an den Tag. Ich hörte, dass er während meiner Abwesenheit vor einer Woche im Schlosspark sogar so etwas wie Vermessungen vorgenommen hat. Ich habe sogar die Befürchtung, dass er mal des Nachts in unsere Bibliothek eingebrochen ist. Ich kann es allerdings nicht beweisen. Das sollte mir gelingen. Wenn Mr. Brunton etwas gegen Sie im Schilde führt, werde ich ihn entlarven. Ich schlage vor, dass Sie mir alles Weitere erzählen, während wir im Zug nach Sussex fahren. Dann helfen Sie mir also? Rätsel interessieren mich immer, Mr. Musgrave. Dies scheint zwar nur ein kleines Rätsel zu sein, aber trotzdem werde ich ihm meine ganze Aufmerksamkeit widmen. Also fahren wir. Was könnte Mr. Brunton in Ihrer Bibliothek gesucht haben? Ich weiß es nicht. Ich kenne auch keinen Grund, warum er dort überhaupt einbrechen sollte. Sie ist tagsüber nicht verschlossen. Sind auch alle Bücher und Dokumente frei zugänglich? Eigentlich schon. Nur mein Schreibtisch schließe ich ab, wenn ich nicht in der Bibliothek arbeite. Was befindet sich in der Schublade? Nichts Besonderes. Private Sachen und manchmal Unterlagen meiner Arbeit als Abgeordneter. Und eine alte Familienurkunde. Halt! Das ist es. Sie sagten, dass er sich für die Familiengeschichte der Musgraves interessiert. Die wirklich wichtigen Bücher zu unserer Familie stehen offen in den Regalen. Meine Familie hat sich nie etwas zu Schulden kommen lassen und hat nichts zu verheimlichen. Und was ist das dann für eine Urkunde in der Schublade? Unser Familienkatechismus. Jeder Musgrave sagt ihn auf, wenn er volljährig wird. Es ist eine längere Abfolge von Fragen und Antworten. Für Außenstehende hat das keinerlei Wert. Wir bewahren das Dokument nur verschlossen auf, weil es schon so alt ist. Es trägt kein Datum, aber der Schreibweise nach muss es aus der Mitte des 17. Jahrhunderts stammen. Wer arbeitet außer Mr. Brunton noch für Sie? Ich beschäftige eine zahlreiche Dienerschaft, denn Schloss Hurlstone ist ein weitläufiger Bau und schwer in Ordnung zu halten. Auch ein Wildpark und ein See gehören dazu. Und um die Zeit der Fasanjagd sind alljährlich viele Gäste im Haus, sodass für genügend Bedienung gesorgt sein muss. Alles in allem halte ich 8 Dienstmädchen, den Koch, den Hausdiener Brunton, 2 weitere Diener und einen Laufburschen. Für den Garten und die Ställe sind natürlich noch besondere Leute da. Wie ist das Schloss aufgebaut? Ist das wichtig? Brunton scheint es wichtig zu sein, wie Sie sagten. Das Schloss hat die Form eines lateinischen L. Der lange Arm ist der neuere Teil, während der kürzere den alten Bau als Flügel darstellt. Hier wurde der andere Teil angebaut. Über dem niedrigen, schweren Türgerüst in der Mitte des Flügels ist die Jahreszahl 1607 eingemeißelt. Alle Sachverständigen stimmen aber darin überein, dass Balken und Mauerwerk in Wirklichkeit bedeutend älter sind. Die furchtbar dicken Wände und die winzigen Fenster des alten Schlosses veranlassten meine Familie im vergangenen Jahrhundert, den Neubau errichten zu lassen. Der alte Flügel wird nur noch als Vorratshaus und Keller benutzt. Ein prachtvoller Park mit herrlichen alten Bäumen umgibt das Haus. Der See, es ist eher ein Weiher, liegt dicht an einer breiten Allee, etwa 200 Meter vom Wohngebäude entfernt. Darf ich Ihnen eine Erfrischung anbieten? Vielleicht auch eine Zigarre oder eine Zeitung? Nein, vielen Dank. Wir würden unser Gespräch gern ungestört fortsetzen. Eine Zeitung wäre gut. Haben Sie die Times, den Daily Telegraph, den Morning Star oder den Standard? Die Times und den Morning Star, Sir. Ich nehme beide. Gern, Sir. Das macht für beide Zeitungen 4 Pence, Sir. Es stimmt so, junger Mann. Danke, Sir. Hier, Ihre Zeitungen, Sir. Einen schönen Tag noch, Gentlemen, und eine gute Fahrt. Der Morning Star, Holmes? Wie können Sie diese Penny-Zeitung lesen? Ganz einfach. Ich suche eine günstige und repräsentative Wohnung in London. Die Unterkunft in der Montagu Street ist zu klein und entspricht so gar nicht meinen Vorstellungen. Ich schaue die Wohnungsanzeigen durch. Das ist was anderes. Ich selbst lese nur die Times. Nur zu, Mr. Musgrave. Den vorderen Teil brauche ich im Moment nicht. Sicher. Es bleibt nachher ja noch genug Zeit, um über die weiteren Dinge auf Schloss Hurlstone zu sprechen. Derzeit gibt es gar nichts weiter zu besprechen. Alles Weitere ergibt sich, wenn wir dort sind. Wenn Sie meinen, dann werde ich mich jetzt auch der Zeitung zuwenden. Verfolgen Sie, was derzeit in Afghanistan geschieht? Gelegentlich. Empfinden Sie es nicht auch als Frechheit, was sich diese Wilden gegen das britische Empire herausnehmen? Nicht nur, dass diese Afghanen ständig die Verträge brechen. Jetzt scheint dieser Ayub Khan mit seinen Truppen auch noch gegen Kandahar zu marschieren. Aber diese Wilden werden sich wundern. Sie bekommen bald die Schlagkraft der königlich-britischen Armee zu spüren. Und dann ist es aus mit ihnen. Ich möchte trotzdem nicht in der Haut unserer Soldaten in Afghanistan stecken. Wenn ich je einen von ihnen kennenlernen sollte, wird er garantiert nichts Erfreuliches berichten. Hören Sie das, Lieutenant Watson? Wissen Sie, was die Rufe bedeuten? Das ist ein Imam, Mary. Er ruft alle Muslime zum Mittagsgebet. Die meisten Afghanen sind Muslime. Klingt irgendwie seltsam. Sie werden sich daran gewöhnen. Ich denke, bis sich die Lage beruhigt hat, werden unsere Truppen noch eine Weile hier im Land sein. Ich werde uns jetzt bei Captain Carter melden. Danach beziehen wir Quartier, Mary. Verstanden, Sir. Ich kümmere mich so lange um die Pferde. Herein. Militärarzt Lieutenant Watson und sein Bursche Private Murray melden sich in Kandahar zum Dienst, Sir. Oh, nett, dass Sie es einrichten konnten, Watson. Schließen Sie die Tür und stehen Sie bequem. Jawohl, Sir. Treten Sie näher, Lieutenant. Stehen Sie bequem, habe ich gesagt. Sie sind hier nicht auf dem Exerzierplatz. Entschuldigung, Sir. Lieutenant Watson also. Medizinstudium und Doktorexamen an der Londoner Universität. Zum Militärarzt ausgebildet in Netley. Kompliment, Ihre Bewertungen sind ausgezeichnet. Danke, Sir. Wir hätten Sie hier in den letzten Wochen gebraucht. Die verdammten Ghazi produzierten eine Menge englisches Hackfleisch. Sir? Ghazi. Islamische Krieger. Aber keine Soldaten, sondern Metzger. Sie werden deren Handwerk schon bald kennenlernen. Ich bin hier, um meinem Land als Arzt und Mediziner zu dienen. Ja. Warum stoßen Sie erst jetzt zu uns, Watson? Als ich mit dem Schiff in Bombay anlangte, erfuhr ich, dass unser Regiment bereits durch die Gebirgspässe marschierte und weit in Feindesland vorgedrungen war. In Gesellschaft mehrerer Offiziere folgte ich Ihnen, so schnell es möglich war. Wie sind Sie hergekommen? Zu Pferd, Sir. Das ist vorbei, Watson. Sie sind jetzt Infanterist. Geben Sie Ihr Pferd ab und lassen Sie sich ein Martini Henry zuteilen. Ein Gewehr, Sir? Ich denke, als Militärarzt benötige ich nur eine Pistole zur Selbstverteidigung. Keine Widerrede, Watson. Die Ghazi interessiert es einen Scheiß, ob Sie Arzt sind. Sie brauchen eine Waffe, um Sie schon von Weitem erledigen zu können. Wenn Sie sich auf eine kleine Pistole verlassen, sind Sie schneller tot, als Sie Verbandszeug sagen können. Mit dem roten Kreuz auf der Armbinde gelten für mich andere Vorschriften. Die Afghanen kümmern sich nicht um solche Vorschriften. Das sind Wilde. So ein rotes Kreuz wirkt auf Sie eher wie ein Kugelmagnet. Deswegen werden Sie diese alberne Armbinde ablegen. Captain, ich muss Sie darauf hinweisen, dass... Halten Sie die Klappe, Watson! Kommen Sie in der Realität an, Lieutenant. Wir sind hier im Krieg und General Boros zieht gegen einen Feind, der dreimal so stark ist wie wir. Mit unseren afghanischen Verbündeten brauchen wir nicht zu rechnen. Es laufen täglich welche zu Ayub Khan über. Morgen früh rückt unsere Kompanie mit dem Regiment aus, um Boros' Truppen zu verstärken. Und jetzt holen Sie sich bitte ein Gewehr und legen diese Rotkreuzbinde ab. Wie Sie wünschen, Sir. Ich will nur, dass Sie am Leben bleiben, Watson. Stärken Sie sich, bleiben Sie nüchtern und gehen Sie früh zu Bett. Das wird für lange Zeit Ihre letzte Übernachtung in einer richtigen Koje sein. Wegtreten, Lieutenant. Sir. Ich So spät noch wach, Lieutenant Watson? Kann ich schlafen, Murray. Geht mir ebenso. Ich schaffe es kaum, die vielen neuen Eindrücke hier zu verarbeiten. Und dann die bevorstehenden Kämpfe. Setzen Sie sich zu mir, Murray. Sir, ich empfehle Ihnen doch recht bald, zu Bett zu gehen. Ich werde Sie sehr früh wecken müssen. Keine Widerrede. Natürlich, Sir. Auch einen Schluck. Haben Sie das etwa alles alleine getrunken? Natürlich, Murray. Hatte keine Gesellschaft. Bedrückt Sie etwas, Sir? Ich war so naiv. Wollte meinem Land dienen, indem ich als Arzt beim Militär Verletzten helfe. Ich glaube, genau dafür sind Sie hier, Sir. Interessiert hier keinen. Das Rote Kreuz ist schon weg. Anstatt ein Skalpell habe ich ein Bajonett. Scheiße. Heute Nachmittag haben die einen afghanischen Jungen, der so ein Krämerzeug verkaufen wollte, einfach abgeknallt. Er wollte unser Lager auskundschaften, haben die Wachen gesagt. Es war noch ein halbes Kind, Murray. Das ist nicht die britische Armee, zu der ich mich gemeldet habe. Sie sollten jetzt wirklich nichts mehr trinken, Sir. Und gehen Sie jetzt schlafen. Wie spät ist es zu Hause in England jetzt eigentlich? Ich glaube etwa Mitternacht, Lieutenant. Auf! Mr. Musgrave, bitte einen Augenblick. Kommen Sie, Holmes, es ist dringend. Ja, was ist denn? Au! Blöder Pantoffel. Mr. Musgrave, was wollen Sie mit der Streitaxt? Nicht so laut. Was ist los? Es ist ein Einbrecher im Schloss. Ausgezeichnet. Sind Sie verrückt? Ganz im Gegenteil. Ich vermute, dass es sich bei dem Einbrecher um Ihren Diener Brunton handelt. Ich ziehe mir nur kurz den Morgenmantel über und schlüpfe in die Pantoffeln. Dann können wir gehen. Sie meinen, wir stellen ihn? Selbstverständlich. Unter Kriminalisten heißt das, einen Täter auf frischer Tat ertappen. Wir sollten uns auf dem schnellsten Weg zur Bibliothek begeben. Bitte, führen Sie mich. Woher wissen Sie, dass ich den Einbrecher in der Bibliothek vermute? Wo sonst? Jetzt schnell! Wir wollen ihn überraschen. Den Gang entlang und die Treppe runter. Vorne wird es heller. Da sind Fenster und wir haben Mondlicht. Ist es weit? Nein. Die Bibliothek ist ganz in der Nähe. Jetzt die Treppe runter. Jetzt ein Ende. Kommen Sie, Musgrave. Die Tür steht einen Spalt breit offen. Von innen sehe ich einen Lichtstreifen. Das vereinfacht die Sache. Lassen Sie mich zuerst einen Blick in den Raum werfen. Der Türspalt genügt. Aber passen Sie auf, Holmes. Natürlich. Ist es Brunton? Allerdings. Er sitzt am Schreibtisch und hat sich etwas notiert. Die Schublade steht offen. Dieser Schurke. Dann ist es jetzt Zeit. Bleiben Sie hinter mir. Können Sie nicht schlafen, Mr. Brunton? Oh, Teufel auch. Mr. Musgrave, Sie sind auch hier. Was machen Sie denn um diese Zeit hier? Das frage ich vielmehr Sie, Brunton. Sie hintergehen mich und durchstöbern meine Privatsachen? Das ist also der Dank für das Vertrauen, welches wir in Sie gesetzt haben? Ich muss hier nur etwas sortieren. Ich hatte das ganz vergessen und kam schnell her, um das nachzuholen. In Mr. Musgraves Schreibtischschublade. Nachts. Gleich morgen nach dem Frühstück erscheinen Sie umgehend in meinem Arbeitszimmer und holen Ihre Papiere ab. Sie werden meine Dienste verlassen. Was? Das ist noch nicht alles. Bevor ich Sie gehen lasse, wird Sie Mr. Holmes hier einem Verhör unterziehen. Sie werden ihm lückenlos berichten, was Sie hier getrieben haben. Entlassen? Verhört? Das können Sie mir doch nicht antun. Sir, ich bin doch kein Verbrecher. Ich diene Ihrer Familie seit vielen Jahren. Nur aus diesem Grund schalte ich vorerst keine Polizei ein. Und jetzt gehen Sie mir aus den Augen, Brunton. Jawohl, Sir. Bitte entschuldigen Sie, Sir. Ich bitte, denken Sie nicht, es wird sich alles aufklären. Versprochen. Denken Sie nicht falsch von mir. Hauen Sie ab! Sehr wohl, Sir. Tut mir leid, Sir. Ich glaube, die Sache wäre erledigt. Bei allem Respekt, Mr. Musgrave. Es war eine Dummheit, Brunton jetzt wegzuschicken. Ich hätte die Sache hier und jetzt aufgeklärt und erfahren, was er im Schilde führt. Ich vermute, er wollte etwas aus der Schublade entwenden. Was ist das für ein Blatt? Die Urkunde mit dem Musgrave-Katechismus. Scheinbar wollte Brunton sie stehlen. Ich begreife nur nicht, warum er für so etwas seine Anstellung wegwirft. Lassen Sie mich von Ihrem Katechismus bitte eine Abschrift anfertigen. Das ist nur ein langes Frage-Antwort-Spiel, Holmes. Es ist vor allem ein sehr altes Frage-Antwort-Spiel. Ich würde es mir gern ansehen. Wem gehörte sie? Dem, der nicht mehr ist. Wer soll sie haben? Der, welcher kommt. Wer ist mit Sie gemeint, Mr. Musgrave? Keine Ahnung. Niemand kennt mehr die Bedeutung des Musgrave-Katechismus. Ich frage mich, ob er überhaupt eine hat. Welcher Monat war es? Der 6. vom 1. Wo war die Sonne? Über der Eiche. Wo war der Schatten? Unter der Ulme. Wie maß man ihn aus? Das wird Brunton sein. Er gehört jetzt Ihnen, Holmes. Herein. Rachel! Mr. Musgrave? Sie sollten noch nicht hier sein. Gehen Sie gleich zu Bett und nehmen Sie Ihre Pflichten erst wieder auf, wenn Sie stark genug sind. Ich fühle mich stark genug, Mr. Musgrave. Wir wollen sehen, was der Doktor sagt. Jedenfalls arbeiten Sie jetzt nicht weiter. Wenn Sie heruntergehen, schicken Sie bitte Brunton zu uns. Wir müssen mit ihm sprechen. Ich meine, Richard. Der wird nicht kommen. Ihr Hausdiener ist fort. Fort? Wohin? Er ist fort. Niemand hat ihn gesehen. In seinem Zimmer ist er auch nicht. Jawohl, er ist fort. Ganz fort. Rachel, Sie sind ja völlig aufgelöst. Ich rufe den Doktor. Tun Sie das. Und dann müssen wir Brunton suchen. Sie wirken so angespannt, Private Murray. Was gibt's dort unten in dem Kaff so Spannendes zu sehen? Reiter, Captain. Verdammt viele Reiter. Sie tragen Säbel und Gewehre. Was? Geben Sie mir mal das Fernglas. Bitte, Captain. Welcher Ort ist das, Sir? Sagen Sie es mir, Watson. Augenblick. Dazu brauche ich die Karte. Na, sieh mal einer an. Dort unten in dem Kaff sind unsere ganz besonderen Freunde. Gazi-Krieger. Dem Staub nach zu urteilen wohl mehrere hundert. Sind das schon Ayub Khans Truppen? Höchstens eine kleine Vorhut. Zu dumm, dass unsere Kanonen zu weit weg sind. Das gäbe ein Fest. Was ist nun, Watson? Nun, wir sind etwa 50 Meilen westlich von Kandahar. Sangbur ist es nicht. Das liegt näher am Hilmenfluss. Dann müsste der Ort dort unten Maiwand sein. Maiwand also. Murray, setzen Sie eine Nachricht auf. Direkt an den Stab von General Burroughs. Haben feindliche Vorhut in Maiwand gesichtet. Sir, und... kann ich das Fernglas haben? Warum? Was ist los? Da steigt eine große Staubwolke auf. Ganz weit im Westen. Mit bloßem Auge kaum zu erkennen. Wo? Dort, Sir. Blicken Sie an meinem ausgestreckten Arm entlang. Ah, dort. Jetzt sehe ich's auch. Was könnte das sein? Noch mehr Reiter? Ich sehe mir das mal durchs Glas an. Heilige Scheiße. Ich glaube, das ist ein ganzes Heer. Die schleppen sogar Kanonen mit sich. Ist das die Hauptstreitmacht? Darauf können Sie Gift nehmen, Watson. Gute Arbeit, Murray. Danke, Captain. Wie viele sind das? Und wann werden die Maiwand erreichen? Schwer zu sagen auf diese Entfernung, Watson. Aber so viel Staub, wie dort aufgewirbelt wird, das könnten um die 10.000 Mann sein. Was? Tja, zu Fuß, mit den Kanonen und durch dieses Gelände kommen sie nur langsam voran. Spätestens morgen sind sie aber hier. Nachricht an den Stab von General Burroughs, Murray. Feindlich berittene Vorhut in Maiwand gesichtet. Hauptstreitmacht noch einen knappen Tagesmarsch entfernt. Stärke 10.500 Mann. Und mehr als 30 Kanonen. Heilige Mutter Gottes. Beten können Sie später. Jetzt schreiben Sie, versehen Sie die Nachricht mit unserem Zeichen und übergeben Sie die Nachricht dem Meldereiter. Er soll sie General Burroughs persönlich aushändigen. Ja, Sir. Und was tun wir jetzt? Wenn es mir erlaubt ist, zu fragen, Captain. Wir bleiben hier und beobachten, Watson. Ich schätze, Sie werden bald viel Arbeit bekommen, Doktor. Das ist eine Katastrophe. Zuerst verschwindet Brunton und jetzt ist auch noch Rachel Howells weg. Wie konnte die Pflegerin nur so unachtsam sein? Wer weiß, was Rachel in ihrem hysterischen Zustand anstellt. Den Spuren zufolge ist sie in der vergangenen Nacht aus ihrem Fenster geklettert. Ihre Fußabdrücke führen über den Rasen, bis an den Rand dieses Weihers. Wie tief ist der Weiher hier, Musgrave? Etwa 8 Fuß. Holmes, glauben Sie etwa, dass... Ausschließen lässt sich das nicht. Ich schlage vor, dass Sie den Weiher ausfischen lassen. Großer Gott. Allein die Vorstellung, dass wir Rachels Leichnam im Weiher finden könnten, ist schon entsetzlich. Was geschieht hier nur? Mit meiner Hilfe finden Sie es heraus. Wo war die Sonne? Über der Eiche. Wo war der Schatten unter der Ulme? Wie maß man ihn aus? Nach Norden 10 und 10, nach Osten 5 und 5, nach Süden 2 und 2, nach Westen 1 und 1. Und darunter... Rachel lebt. Ihr Körper ist nicht im Weiher. Aber statt Rachels Körper haben Sie einen Leinensack im Wasser gefunden, wie ich sehe. Ja. Keine Ahnung, wie der in den Weiher gekommen ist. Leeren Sie den Inhalt des Sacks bitte auf dem Tisch aus, Mr. Musgrave. Steine! Und ein schwarz angelaufener Gegenstand aus Metall. Noch ein Rätsel. Haben Sie eine Vorstellung, was das sein könnte, Holmes? Noch nicht. Wenden wir uns mal dem Leinensack zu. Was ist damit? Aus dem Zustand der Textilien schließe ich, dass der Sack nicht besonders lange im Weiher gelegen hat. Wäre dem so, wären die Textilien modrig. Rufen wir uns ferner ins Gedächtnis, dass die Fußspuren von Miss Rachel Howells bis zum Weiher führten. Daraus folgere ich, dass sie den Sack mit diesen Gegenständen ins Wasser geworfen hat. Hilft uns diese Erkenntnis irgendwie weiter? Tatsache ist, dass Rachel verschwunden ist und Brunton ebenfalls. Das Verschwinden der beiden und dieser metallene Gegenstand aus dem See stehen in einem Zusammenhang. Davon bin ich überzeugt. Wir müssen allerdings noch ein weiteres Puzzlestück hinzufügen, um das ganze Bild erkennen zu können. Und das wäre? Das Musgrave-Ritual. Sie meinen unseren Familienkatechismus? Offensichtlich hatte Mr. Brunton ein gesteigertes Interesse daran. Nichts für ungut, Musgrave, aber Ihr Hausdiener muss ein sehr kluger Mann sein. Wenigstens hat er mehr Scharfsinn als 10 Generationen seiner Herren. Ich verstehe Sie nicht. Die alte Urkunde mit den Fragen und Antworten scheint mir doch keinerlei praktischen Zweck zu haben. Das möchte ich bestreiten. Mir scheint es ein Dokument von ungewöhnlicher Wichtigkeit zu sein. Und Brunton ist ohne Zweifel derselben Ansicht. Vermutlich hat er es schon vor der Nacht gesehen, als wir ihn ertappt haben. Wohl möglich. Wir gaben uns keine Mühe, das Dokument zu verbergen. Er wollte sich bei jener letzten Gelegenheit nur noch einmal alles ins Gedächtnis zurückrufen, wie mir scheint. Aber was geht denn Brunton unser alter Familienbrauch an? Und was soll er mit diesem Kauderwelsch anfangen? Er verspricht sich einen persönlichen Vorteil davon. Beim Lesen des Katechismus ist mir aufgefallen, dass sich die angegebenen Maße auf einen Platz hier auf dem Gelände von Schloss Hurlstone beziehen müssen. Diesen Platz sucht Brunton. Oder er hat ihn bereits gefunden. Welche Maße meinen Sie? Die angegebenen Schrittfolgen. Nach Norden 10 und 10, nach Osten 5 und 5, nach Süden 2 und 2, nach Westen 1 und 1. Und darunter. Klingt gar nicht so abwegig. Aber wo ist der Ausgangspunkt? Der Schatten eines Baumes. Genau gesagt, der Schatten einer Ulme. Und eine Eiche zeigt an, wo die Sonne stehen muss. Sie meinen... Genau. Gerade dem Haus gegenüber, links von der Allee, steht ein wahrer Riese von einer Eiche. Sie wuchs gewiss schon hier, als der Katechismus aufgesetzt wurde. Vermutlich schon vor der Eroberung Englands durch die Normannen. Der Baum hat einen Umfang von 23 Fuß. Im Text heißt es, wo war die Sonne? Über der Eiche. Wo war der Schatten? Unter der Ulme. Haben Sie Ulmen im Park, die etwa so alt wie die Eiche sind? Eine uralte Ulme stand dort drüben. Vor 10 Jahren wurde sie aber vom Blitz getroffen. Sie wurde gefällt. Kann man die Stelle noch sehen? Der Stumpf ist noch übrig. Andere Ulmen gab es nicht? Nein, aber eine Menge Buchen. Bitte zeigen Sie mir den Platz, wo die Ulme stand. Dieser Stumpf hier ist alles, was von der Ulme noch übrig ist. Sie stand auf etwa halber Strecke zwischen der Eiche und dem alten Teil des Schlosses. Wäre es wohl möglich herauszufinden, wie hoch die Ulme gewesen ist? Das kann ich Ihnen sogar gleich sagen. Sie war 64 Fuß hoch. Woher wissen Sie das? Mein alter Lehrer ließ mich bei den Aufgaben in der Trigonometrie immer Höhenmessungen anstellen. Als Knabe habe ich die Höhe eines jeden Baumes und sämtlicher Gebäude auf dem Gut ausgerechnet. Bitte sagen Sie mir, ob Brunton je eine derartige Frage an Sie gestellt hat. Nun, da Sie mich daran erinnern, fällt mir ein, dass Brunton mich wirklich vor einigen Monaten nach der Höhe jedes Baumes befragt hat. Er hatte sich mit einem Stallknecht darüber gestritten. Dann ist das Ende des Schattens der Ulme vermutlich der Ausgangspunkt für die Schrittfolge. Wann steht die Sonne etwa über der Eiche? Jetzt im Juli? Ich denke etwa gegen 8 Uhr am Abend. Dann haben wir nur noch eine knappe halbe Stunde. Was nützt uns das? Die Ulme ist nicht mehr da und kann demzufolge auch keinen Schatten mehr werfen. Dazu brauchen wir die Ulme nicht. Besorgen Sie mir bitte eine lange Stange, einen Holzpflock, einen Hammer, eine lange Schnur und einen Kompass. Das sollte sich machen lassen. Ich habe 2 Angelruten statt einer Stange. Reicht das? Eine Angelrute genügt. Bitte reichen Sie mir den Holzpflock, den Hammer und den Kompass. Bitte sehr. Und jetzt? Hat die Schnur nach jedem Meter einen Knoten? Wie gewünscht. Ausgezeichnet. Binden Sie jetzt das eine Ende der Schnur an die Angelrute. Die Schnur ist gleich fest. Was haben Sie vor, Holmes? Später. Die Sonne steht gleich über der Eiche. Wir müssen uns beeilen. Fertig. Und jetzt? Richten Sie die Angelrute auf den Stumpf der Ulme aus und halten Sie sie senkrecht. Die Angelrute steht. Verraten Sie mir jetzt bitte, was Sie vorhaben. Achten Sie auf den Schatten der Angelrute. Die Sonne steht jetzt über der Eiche. Das heißt genau so, wie im Musgrave-Ritual beschrieben. Wie lang ist die Angelrute? Genau 6 Fuß. Ich folge nun dem Schatten der Angelrute. Er fällt in dieselbe Richtung wie früher der Schatten der Ulme. Holmes, Sie sind ja unglaublich. Ich stehe jetzt am Ende des Schattens der Angelrute. Der Schatten ist etwa 9 Fuß lang. Das stimmt wohl. Also rechnen wir nach. Wenn eine Angelrute von 6 Fuß einen 9 Fuß langen Schatten wirft, so muss ein 64 Fuß hoher Baum einen 96 Fuß langen Schatten werfen. Sie sind ein Genie. Ich denke nur logisch. Ich gehe jetzt in dieselbe Richtung, in die der Schatten deutet, und messe 96 Fuß ab. Leider kommt ein Aspekt dazu, der die Sache etwas knifflig macht. Wir können nur schätzen, wie hoch die Ulme war, als der Katechismus aufgesetzt wurde. Die Ulme muss aber schon ein markanter Baum gewesen sein, sonst hätte man sich kaum an ihr orientiert. Sagen wir mal, sie war damals etwa 50 Fuß hoch. Dann maß ihr Schatten damals 75 Fuß, das sind 22,5 Meter. Wenn wir uns an den Knoten der Schnur orientieren, ist das ungefähr hier. Ist dort irgendetwas Besonderes? Für mich stehen Sie einfach nur mitten auf der Wiese, Holmes. Selbstverständlich ist hier nichts Besonderes. Es war früher nur das Ende des Schattens, aber hier ist der Ausgangspunkt für die Schrittfolge, den ich jetzt mit diesem Holzblock markiere. Ja, sieh mal eine an. Was haben Sie entdeckt? Kommen Sie her, dann zeige ich es Ihnen. Lassen Sie die Angelrute zurück, die brauchen wir nicht mehr. Nun machen Sie es nicht so spannend, Holmes. Was finden Sie bei diesem Pflock so bemerkenswert? Das können Sie nur erkennen, wenn Sie genau hier bei mir stehen, Mr. Musgrave. Und? Was sehen Sie dort auf der Erde? Gras. Und? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich meine die trichterförmige kleine Vertiefung in der Erde. Sie ist kaum 2 Zoll von meinem Pflock entfernt. Das muss die Stelle sein, die sich Brunton mit einem ähnlichen Pflock markiert hat. Ein Beweis dafür, dass wir auf der richtigen Fährte sind. Und jetzt ziehen wir den Kompass zu Rate und zählen die Schrittfolgen ab. Nach Norden 10 und 10, also 20 Schritte. Von dort nach Osten 5 und 5, also 10 Schritte. Von diesem Punkt 2 und 2 nach Süden, also 4 Schritte. Und dann von dort 1 und 1 nach Westen, also 2 Schritte. Folgen Sie mir einfach. Eigenartig. Ich war der Überzeugung, dass uns die Schrittfolgen tiefer in den Schlosspark führen. Nun stehen wir aber direkt vor dem ältesten Teil von Schloss Hurlstone. Die letzten 2 Schritte führen uns durch diese Tür. Kommen Sie! Die Tür ist nicht verschlossen. Eins, zwei. Wir brauchen eine Lampe, Musgrave. Die Sonne ist untergegangen und ich muss wissen, was sich hier im Hausflur befindet. Hier hängt eine Laterne. Ich öffne sie und zünde den Docht an. Ich wüsste aber nicht, was es hier Besonderes zu sehen gäbe. Dieser Teil des Schlosses ist nur noch Vorratsraum. Warten wir es ab. So, die Laterne brennt. Sie haben recht. Hier ist nichts. Nur alter Stein und feste Steinfliesen. Sagte ich doch. Halt! Rufen wir uns das Musgrave-Ritual ins Gedächtnis. Wie geht es weiter? Nach Norden 10 und 10, nach Osten 5 und 5, nach Süden 2 und 2, nach Westen 1 und 1. Und darunter? Und darunter, genau. Gibt es einen Keller unter diesem Teil des Gebäudes? Natürlich. Er ist ebenso alt wie das Gebäude. Durch diese Tür dort geht es hinab. Ausgezeichnet. Dann gehen wir jetzt in den Keller. Nehmen Sie die Laterne mit. Geben Sie mir die Laterne, Musgrave. Ich gehe voraus. Folgen Sie mir über die Treppe in den Keller. Was befindet sich im Keller? Er wird schon lange nicht mehr benutzt. Früher nutzten wir ihn als Holzlager. Ich fürchte, mehr als alte Holzscheite, die kreuz und quer auf dem Boden liegen, werden wir nicht sehen. Oh. Der Aufbau der Holzscheite hat mehr System, als Sie gesagt haben. In der Mitte wurden sie zur Seite geräumt und lassen jetzt eine Stelle am Boden frei. Heiliger Vater, dort ist eine Steinplatte mit einem verrosteten Eisenring. Das habe ich noch nie gesehen. Weil immer das Holz darauf lagerte. Noch interessanter finde ich aber das karierte Halstuch an dem Eisenring. Das ist Brontons Tuch. Ich habe gesehen, dass er es getragen hat. Was hat der Schurke hier unten nur vorgehabt? Heben wir die Steinplatte an und sehen nach, was sich darunter befindet. Ich stelle die Laterne ab, damit ich beide Hände frei habe. Wir nehmen das Halstuch und den Eisenring zur Hilfe und ziehen die Platte hoch. Und jetzt. Gemeinsam, Musgrave. 1, 2, 3. Ja, los! Ja. Mann, ist das schwer. Ja, aus den Knien heben, nicht aus dem Rücken. Wir haben das Ding. Und jetzt zur Seite schieben. Geschafft. War das schwer. Diese Steinplatte wiegt gut und gerne 200 Pfund. Vermutlich mehr. Ich hole die Laterne. Unter der Platte ist eine Art Schacht, aber in dem ist es stockfinster. Und nun bringen wir Licht ins Dunkel. Sehen wir nach, was sich in diesem Schacht befindet. Mein Gott! Da drin ist ein Mensch! Ganz offensichtlich ein toter Mensch. Der blau-roten Gesichtsfarbe zufolge ist er erstickt. Das ist Brunton! Und er kauert direkt vor einem geöffneten Holzkoffer. Holmes, wie können Sie bei diesem Anblick so kalt bleiben? In jedem Fall wissen wir jetzt, wo Brunton abgeblieben ist. Seltsamerweise ist der Koffer so gut wie leer. Ich vermute, bei diesen 5 runden Metallstücken handelt es sich um Münzen. Ich werde sie gleich genauer in Augenschein nehmen. Holmes, da unten liegt ein Toter! Ferner gilt es zu enträtseln, was hier genau vorgefallen ist. Brunton hat die Steinplatte kaum alleine angehoben und noch viel weniger hat er sich selbst damit eingesperrt. Was wollen Sie damit sagen? Dass Brunton Hilfe hatte und dass er von seinem Helfer oder seiner Helferin vermutlich in diese unangenehme Lage gebracht wurde oder in dieser Lage zurückgelassen wurde. Sie meinen, Brunton wurde ermordet? Ich kenne eine Person, die ein Motiv hätte. Rachel Howells, seine Verlobte, die er fallen ließ und die nach wie vor verschwunden ist. Erinnern Sie sich, wie aufgelöst sie an dem Morgen war, als wir Brunton befragen wollten? Aber wieso? Warum soll Brunton ausgerechnet Rachel Howells hinzugezogen haben? Er kannte sie gut und konnte sie leicht beeinflussen. Ich frage mich nur, wie sie den Schacht wieder verschlossen hat. Aha. Aha? Was meinen Sie mit aha? Des Rätsels Lösung. Ein eingedrückter Holzscheit, etwa 3 Fuß lang. Ich bin überzeugt, dass wir noch mehr davon finden. Brunton und Rachel haben die Platte nur etwas verschoben und die Holzstücke in den Spalt gesteckt. So weit, bis Brunton durch die Öffnung kriechen konnte. Dann schloss Brunton den Koffer auf und reichte seiner Helferin den Inhalt hinauf. Ja, und dann? Vielleicht entflammte das glimmende Feuer der Rachsucht in Rachel. Sie begriff plötzlich, dass Brunton, der unten im Schacht steckte, in ihrer Gewalt war. Sie schlug die Holzscheite weg und die Steinplatte fiel zu. Damit bereitete sie Brunton dieses schauerliche Grab. Schon bald ging ihm die Luft aus. Das ist ja entsetzlich. Ich schlage vor, Sie rufen jetzt die Polizei. Immerhin ist hier ein Mord geschehen. Ich glaube, ich brauche noch einen. Ein Mord auf Schloss Hurlstone. Wenn das mein Vater noch erlebt hätte. Bitte bleiben Sie nüchtern, Mr. Musgrave. Wir müssen noch immer klären, wonach Brunton eigentlich gesucht hat. Ich glaube, diese Münzen aus dem Holzkoffer werden uns weiterhelfen. Meinen Sie? Wissen Sie, was das für Münzen sind? Das sind Münzen aus der Zeit Karl des Ersten. Ausgezeichnet. Also aus dem 17. Jahrhundert. Die Münzen sind genauso alt wie der Musgrave-Katechismus. Wenden wir uns doch mal den Gegenständen zu, die Sie aus dem Weiher gefischt haben. Ich vermute, diese Gegenstände stammen ebenfalls aus dem Holzkoffer. Rachel Howells hatte sie an sich genommen und dann, unter Schock stehend, in den Weiher geworfen. Bitte sehr. Der Metallschrott liegt ja noch hier. Schrott eben. Sieht aus wie ein großer, doppelter Ring, ist aber völlig verbogen. Ich versuche, ein Stück der Oberfläche zu reinigen. Oh, wie mir scheint, ist dieser angebliche Schrott aus Gold. Was? Ich glaube, ich weiß, was das ist. Nun reden Sie doch. Begeben wir uns gedanklich zurück in die Zeit von Karl dem Ersten. Sein Leben endete mit seiner Hinrichtung und mit der zeitweisen Abschaffung der Monarchie. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Partei der Königstreuen sich selbst nach Karls Tod noch eine Zeit lang in England behaupten konnte. Bei ihrer Flucht vergruben die Königstreuen manche ihrer größten Kostbarkeiten, um sie nach ihrer Rückkehr unter friedlichen Verhältnissen wieder in Besitz zu nehmen. Mein Urahne, Sir Ralph Musgrave, war einer der angesehensten Kavaliere und die rechte Hand von Karl II. Während seiner Irrfahrt in der Fremde. Wirklich? Nun, dann hätten wir ja das Puzzlestück, das uns noch gefehlt hat. Ich muss Sie beglückwünschen. Sie sind, freilich auf tragische Art, in Besitz eines Schatzes gekommen. Außer seinem wirklichen Wert hat er auch historisch eine besondere Bedeutung. Dieses goldene Gestell? Dieses alte goldene Gestell ist nichts Geringeres als der Rest der Krone von England. Die Krone? Jawohl. Sie wissen ja, wie es in dem Katechismus heißt. Wem gehörte sie? Dem, der nicht mehr ist. Gemeint ist die Krone nach Karls Hinrichtung. Wer soll sie haben? Der, welcher kommt. Das deutet auf Karl II. Hin, dessen Thronbesteigung man schon voraussah. Es ist wohl außer Zweifel, dass dieses formlose und zerbrochene Diadem einst die Stirn des königlichen Stuarts geschmückt hat. Wie kam es aber, dass Karl II. Bei seiner Rückkehr die Krone doch nicht erhielt? Dies ist der einzige Punkt, der wahrscheinlich für immer unaufgeklärt bleiben wird. Vermutlich war der Musgrave, der um das Geheimnis wusste, inzwischen gestorben. Er hatte seinen Nachkommen eine schriftliche Anweisung hinterlassen, aber keine Erläuterung beigefügt. Von diesem Tag an wurde das Schriftstück von Vater auf Sohn vererbt, bis es endlich einem Mann in die Hände fiel, der seine Bedeutung entziffern konnte. Als er den Schatz aber heben wollte, bezahlte er das mit seinem Leben. Guten Tag, mein Herr. Darf ich Ihnen eine Erfrischung anbieten? Vielleicht auch eine Zigarre oder eine Zeitung? Welche Zeitung haben Sie? Die Times und den Morning Star, Sir. Es steht aber in jeder Zeitung etwas von diesem Blutbad. Blutbad? Wie können Sie denn davon noch nichts wissen? Unsere Truppen in Afghanistan. Bei irgend so einem Dorf hat es ein unglaubliches Blutbad gegeben. Wir haben über 1000 Tote. Du liebe Zeit. Was ist da passiert? Murray. Nicht gut. Er blutet aus 1000 Wunden. Ich versuche, zu Ihnen zu kommen. Unmöglich. Das überleben Sie nicht, Watson. Sagen Sie mir aber bitte, was ich tun kann. Versuchen Sie. Sie müssen erstmal die stärkste Blutung stoppen. Und wie? Verdammt. Schießen sich auf uns ein. Was soll ich tun? Nehmen Sie Ihren Gürtel und binden Sie die größte Wunde ab. Und machen Sie schnell, sonst verblutet er. Ich versuch's. Ich hab den Gürtel. Binden Sie ihn fest um das Gliedmaß mit der stärksten Verwundung. Beeilen Sie sich! Tut mir leid, Captain. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Ein Druckverband. Als nächstes legen Sie ihm ein... Köpfe runter! Was ist los? Es ist auf einmal so still. Meldung! Was ist da draußen los, Lieutenant? Bleiben Sie liegen, Captain. Oh, Scheiße. Watson! Sie sind weg! Unsere ganze Scheißkompanie! Eben sah ich sie dort noch. Und dann bläst eine Granate sie einfach weg! Murray! Watson! Sie müssen hier sofort weg! Beruhigen Sie sich, Captain. Murray hat recht. Wenn wir sie bewegen, sterben sie. Und wenn sie noch eine Minute bleiben, gehen sie auch drauf. Die nächste Salve geht hier runter. Sie schießen wieder. Oh Gott. Sagen Sie es meiner Frau, Watson. Und jetzt hauen Sie ab. Raus aus der Stellung, Murray. Sie okay, Murray? Ich bin okay. Dann weiter. Wir müssen die nächste Stellung erreichen, bevor die Gazi-Krieger über uns herfallen. Da kommen sie schon. Sie haben uns entdeckt. Weg, weg! Weiter, Murray! Und Revolver raus! Schwerter! Sie ziehen ihre Schwerter! Bei drei drehen wir uns um und schießen. Eins. Zwei. Was ist los, Lieutenant? Sie haben mich erwischt. Meine Schulter. Komme und stütze sie. Verschwindet, ihr Bastarde. Haben Sie das gehört? Das sind unsere Geschütze. Hilfe!